Abi, du warst lange weg und hast nur wenig Zeit. Und wenn ich sage, spiel mit mir, sagst du, es tut mir leid. Wörter ich dann schreiben kann.